Pumuckl leckt, Pumuckl versteckt und niemand was bekommt. Oh, das einzig Jahr und was sich reimt, ist gut. Pumuckls erster Schnee ist zwar, wie wir wissen, nicht auf den Fenstersimsen liegen geblieben, aber im Hof vor Meister Eders Werkstatt. Zuerst wurde er festgetreten und dann sind ein paar Kinder vom Vorderhaus draufgekommen, dass dieser festgetretene Schnee eine wunderbare Rutschbahn abgibt. Mit Hallo rutschten sie sich eine richtige Eisspur zurecht. Man hörte das Schreien der Kinder natürlich bis in die Werkstatt hinein. Der Meister Eder war viel zu beschäftigt, um sich darum zu kümmern. Nicht aber der Pumuckl. Er guckte zum Fenster hinaus und war hingerissen. Aus der Bahn, jetzt komm ich! Nein, ich! Nix da, jetzt fahr ich los! Mensch, Karl, ich sah es schon gut! Oh, was die Kinder da machen, das ist ja wie Fliegen. Jetzt ist einer hingefallen. Und jetzt, ui, der Pumuckl will das auch. Alle Klabautermänner sind ganz schnelle Flitzblitze. Bitte, lass mich raus. Ich will flitzen und nicht sitzen. Ja gut, dann geh halt raus. Ja. Solange Kinder draußen sind, bist du ja unsichtbar. Da kann da ja nichts passieren. Ja, da kann mir nichts passieren. Wenn doch die dumme Tür zu ist und das dumme Fenster. Naja, mach mal dann Spalt auf. Ist eh so warm da herin. Aber bleib nicht zu lang aus, gell? Sonst mache ich die Tür wieder zu und du stehst draußen in der Kälte. Nein, ich bleib diesmal nicht aus, sondern ich rutsche aus. Also so, komm, jetzt ist die Tür auf. Jetzt. Dankeschön. Der Meister Eder hat also dem Pumuckl die Tür aufgemacht, ohne hinauszuschauen und ohne sich für das Kindergeschrei zu interessieren. Schließlich spielen in dem Hof öfters Kinder mit Geschrei. Und wahrscheinlich hätte er die Rutschbahn vor seiner Werkstatt gar nicht so bald bemerkt, wenn ihm nicht der Pumuckl, der mit größtem Vergnügen immer schnell zwischen den Buben mitgerutscht ist, von dem Spaß hätte berichten müssen. Mit hochroten Backen ist er hereingestürmt. Schnell, schnell, komm schnell, du musst auch rutschen. Rutschen ist das Schönste, was es gibt. Es ist viel schöner als Laufen und Sitzen und es ist viel, viel schöner als Arbeiten. Komm, dann lass das dumme Zeug doch stehen und weißt du, ich lach dich dann aus, wenn du hinfällst, weil ich fall nämlich überhaupt nicht hin, überhaupt nicht. Und wenn ich mich schwupp ganz schnell vorne auf einen Rutschestiefel setze, dann du, ich sag dir, das geht, dann Moment einmal, Pumuckl, sag einmal, von was redest du eigentlich? Die ganze Zeit. Ich rede von dem Schönsten, was es gibt, und du hörst nicht zu. Ich tue das Schönste, was es gibt, und du merkst es nicht. Pumuckl, ich muss doch arbeiten. Schau, sonst wäre ich ja nicht fertig. Was plären denn die Kinder da draußen, Corso? Weißt du, die müssen so laut schreien. Die müssen? Weil sie sonst hinfallen oder weil sie nicht hinfallen oder weil sie drankommen. Weißt du, was ich glaube? Wenn du dich ganz hinten anstellst und recht laut schreist, jetzt bin ich dran, dann lassen sie dich vielleicht eventuell auch rutschen. Rutschen? Und wenn du rutschst und es liegt einer auf dem Boden, dann musst du schreien, aus der Bahn. Und wenn du ganz bis zum Ende rutschst, ohne hinzufallen, dann musst du schreien, war das eine Wucht? Oder sowas ähnliches. Ja, Moment mal. Ja. Haben die denn da draußen eine Rutschbahn? Ja, gleich vor der Werkstatt, das ist schön. Da haben wir gar nicht weit und da können wir immer rutschen. Ja, um Himmels Willen, da kommt ja kein Kunde mehr rein zu mir, ohne dass er hinfällt. Doch, da müssen die Kunden eben alle rutschen lernen. Ja, nein, das geht nicht, das geht wirklich nicht. Direkt auf dem Weg zu mir, wenn sich da einer am Fuß bricht, dann muss ja ich die Krankenhauskosten zahlen. Nein, das ist ja keine Bahn zum Fußbrechen, sondern das ist ja eine Bahn zum Fußrutschen. Ja, also rutschen, so leid es mir tut, aber den Spaß, den kann ich nicht erlauben. Aber wieso? Das ist doch gar nichts Böses. Das darfst du nicht verbieten. Ich erzähl dir nie mehr was, wenn du das verbietest. Pumuckl, das verstehst du nicht. Nein, du verstehst das nicht. Rutsch doch erst mal. wirst du es gleich nicht mehr verbieten. Du wirst dann ganz bestimmt noch eine und noch eine Rutschbahn erlauben. Ja, woanders. Woanders können die Kinder von mir erst rutschen, solange sie wollen. Aber nicht da, wo meine Kunden laufen. Ganz abgesehen davon, dass ich mir auch am Fuß nicht brechen mag, gell? Wieso, du brichst ihn dir bestimmt nicht. Du musst bloß üben. Schau mal so, 1, 2, 3 Schritte anlaufen und dann... Was tust du denn mit den Hobelspänen? Die Rutschbahn zustreuen. Nein, weil wenn du das tust, dann tue ich auch was. Dann nicht, tu das nie! Jawohl, ich gehe jetzt raus und streue die Rutschbahn zu. Nein, ich! Nicht, da ich los! Nicht, Karl, ich saß. Mei, Kinder, euer Rutschbahn ist ja wirklich prima. Aber so leid es mir tut, ich muss sie zustreuen. Glaubt's nicht, dass ich nicht weiß, wie pfundig so ein Rutschbahn ist, aber schaut's, wenn da jemand was passiert, bin ich doch verantwortlich, weil's vor meiner Tür ist. Macht's euch doch da hinten eine, bei den Aschentonnen. Ja, fein. Nein, das geht auch nicht, weil man sonst nicht an die Tonnen hin kann. Oder unter der Teppichstange, vielleicht geht's da. Oh, Herr Eder, streuen Sie wirklich? Ja, Kinder, wirklich, ich muss. Oh! Also, ich muss schon sagen, der Meister Eder hat recht. Aber der Pumuckl hat für diese Art Gerechtigkeit überhaupt keinen Sinn. Voll Zorn ist er wie ein Floh auf dem Fensterbrett herumgehüpft. Oh, wenn du Sägespäne so schön findest im Hof, dann werde ich von jetzt ab immer alle Späne in den Hof werfen. Alle und die Nägel dazu. Pumuckl! Und ich will eine Rutschbahn haben. Ich will eine Rutschbahn haben. Komm jetzt. Du bist ein Rutschbahn kaputt machen. Du, jetzt führ dich nicht so auf zum Kuckuck. Ich führe mich nicht auf, ich rege mich auf. Jetzt lass dir doch sagen, wenn sich da jemand an Fuß bricht. Eure Füße, die sind ja so dick, die kann man gar nicht abbrechen. Da hat ja ein Elefant dünnere Füße. Aus Glas sind deine Füße auch nicht. Und überhaupt, ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der sich einen Fuß einfach abgebrochen hat. Ja, das glaube ich schon, denn die Leute, die sich am Fuß brechen, die sind dann nämlich im Krankenhaus. Nicht mal mein kleiner Fuß bricht. Schau mal an, wie ich den hin und her schütteln kann und aufstampfen und alles. Und er bricht überhaupt nicht. Ich will eine Rutschbahn haben. Pumuckl, vielleicht machen sich die Kinder eine Rutschbahn unter der Teppichstange. Da wird's noch viel schöner, wirst du sehen. Und da streue ich dann keine Sägespäne. Aber da vor meiner Tür, da muss ich sie streuen. Wer weiß. Wer einmal streut, streut immer da. Okay. Das ist ein altes Kuckuck. Doch, schau mal nach, Pumuckl. Aber wenn sie keine Bahn machen, dann mache ich ihm selber eine, jawohl. Der Pumuckl ist also rausgehüpft in den Hof. Aber da waren keine Kinder mehr. Sie hatten die Lust verloren und sich hinaus auf die Straße getrollt. Der Pumuckl stand also allein im Hof und wenn er sichtbar gewesen wäre, dann hätte man sehen können, wie er vor der gestreuten Bahn stand und ihm eine Träne über seine Backe rollte. Doch plötzlich entdeckte er neben der Bahn einen verlorenen Wollhandschuh. Und beim Anblick des Handschuhs kam ihm eine Idee. Wenn die Putzfrau bei Meister Eder ist, so hat sie einen Putzlumpen und damit geht alles weg. Und wenn der Pumuckl einen Handschuh findet und den als Putzlumpen nimmt, dann geht auch alles weg. Ich bin nämlich ein Putzmann. Jawohl, ich bin ein Eisbahnputzmann. Putzt man die Rutschbahn, wird man ein Putschmann. Putzt man, so nutzt man, rutscht man die Putzbahn. Rutscht man und flutscht man über die Rutschbahn. Ui, das geht weg. Ui, das wird ganz schön glatt. Ah, immer glatter wird es, immer glatter. Und tatsächlich hat der Kobold mit dem Handschuh alle Sägespäne von der Eisbahn gefegt. Und je glatter sie wurde, desto fröhlicher wurde unser Pumuckl. Und dann fing er an, darauf herumzuschlittern. Hin und her und hin und her und er fiel hin und purzelte herum und grad schön war's. Bis dahin wäre alles recht gut gegangen, aber dem Meister Eder schien es so still im Hof und darum schaute er zu seinem Werkstattfenster hinaus. Und ihr wisst ja, was los ist, wenn der Meister Eder den Pumuckl sieht, ohne dass andere Menschen dabei sind. Dann wird der Kobold sichtbar. Und wie es der dumme Zufall will, purzelte der Pumuckl gerade in dem Augenblick ganz fürchterlich hin, als der Meister Eder ihn sah. Und sichtbar tat's auch gleich weh. Au! Was war das? Oh, Was ist denn mit meinem Daumen los? Mein Daumen, meine ganze Hand. Mein Daumen ist kaputt. Was ist das? Blut. Mucke, hast du wehgetan? Blut. Zeig, habe ich das nicht gleich gesagt. Blut und weh. Geh, das bisschen Blut da. Aufgeschürft hast du. Schiebt er ganz recht. Hat er doch die Eisbahn wieder sauber geputzt. Ja, da muss ich ja gleich noch einmal schauen. Muckel stirbt sich maustot. Arme Puppe. Okay, das Tröpfelblut bildet doch nichts ein. Wenn ich doch nur dieses einzige Tröpfelblut habe, weil ich so klein bin und es läuft jetzt davon und... Wenn ein Kobold einen kaputten Daumen hat, dann ist gleich der ganze Kobold kaputt. Ach, altes Koboldsgesetz. Jetzt red keinen solchen Schmarrn, sondern komm rein. Wir verbinden den Daumen gleich und gut ist es. Nein, nicht verbinden. Verbinden tut weh, die. Tut weh, im Gegenteil. Da tut's gleich nimmer weh, wirst sehen. So, jetzt komm rein. So, jetzt setz dich da auf den Stuhl. Da ist mein Verbandskasterl. Haha, jetzt wirst staunen, was du für einen feinen Daumen da kriegst. Blut, rotes Blut tut niemand gut. Oh mein. Für so einen kleinen Daumen sind ja alle Verbände viel zu groß. Was tun wir denn da? Warte, muss ich erst ein Stück abschneiden. So, Dalle. So, und jetzt gib deinen Daumen her. Geh, komm, was jammerst denn? Bin ja noch gar nicht hingekommen. Aber du wirst gleich hinkommen und das tut schon weh, wenn ich bloß dran denke. Also weißt, deine sämtlichen Klabauter-Vorfahren, die täten sich schämen, wenn sie sehen täten, wie wehleidig du bist. Jetzt halt doch einmal still zum Kuckuck. Schau bloß, da, was das für einen schönen weißen Verband gibt. So. Das ist kein weißer, sondern ein weher Verband. Au! Soll ich dir einmal ein Koboldsgesetz sagen? Ja, sag mir eins. Ein Kobold jammert niemals nichts, sonst ist er bloß ein dummer Wicht. Das ist kein gutes Koboldsgesetz. Das ist ja nicht mal ein gutes Gedicht. Das ist überhaupt nichts. Das ist ein veraltetes Gesetz. Jawohl. Ja. Nein, ist halt nichts. Aber der Daumen ist eingebunden. Ne? Was sagst du jetzt? Also, der Verband, der steht dir prima. Ja, findest du? Ja. Also, der sieht doch eigentlich sehr krank aus. Also, wenn ich mich jetzt nicht dazulegen müsste, dann müsste sich mein Daumen jetzt ins Bett legen und schwitzen und Tabletten essen und... Armer Daumen! Ja, also ich glaube nicht, dass der Daumen so arg krank ist, so wie du umeinander schlenkerst. So, jetzt kannst du wieder rumsausen. Ja. Aber halt! In der Stube musst du herinbleiben, denn wenn du auch unsichtbar bist, der Verband, der bleibt sichtbar. Meinst du? Ja, aber das wissen wir doch, oder? Aber ich will wieder raus, ich will wieder rutschen. Ich will jetzt sofort wieder da runter und will mit der Rutsche rutschen. Aber Pumuckl, stell dir doch vor, was da passieren kann. Man sieht von dir gar nichts, bloß einen weißen Daumen. Und den Daumen hält jemand vielleicht für eine Maus und fängt ihn. Ja, und dann, was ist dann? Ja, und wenn dann jemand deinen Daumen fängt, ja, dann hat er dich auch gefangen. Ach so. Und wenn ein Kobold irgendwo einzwickt wird oder an was Menschlichen hängen bleibt, ja, dann wird er doch für einen Menschen sichtbar. Und was dann geschieht, ja, oh mein, ich will mir's gar nicht ausdenken. Sei gescheit, Pumuckl. Ja, aber der Verband ist doch so weiß wie der Schnee. Ja. Und da kennt das doch gar niemand. Also weg von dem Schnee. Und außerdem, also kein Mensch will zu seinem zweiten Daumen doch noch einen dritten haben. Das wäre ja ganz komisch. Ein Dreidäumler. Also, Pumuckl, du folgst jetzt endlich und bleibst da herin. Verstanden? Ja, verstanden habe ich schon, aber einen Dreidäumler habe ich noch nie gesehen. In diesem Augenblick ist ein Kunde vom Meister Eder hereingekommen und schon war der Pumuckl draußen. Wie ein Wirbelwind sauste er über die schmale Eisbahn und war heilfroh, dass der Meister Eder offenbar nicht bemerkt hatte, wie blank gefegt das Eis war. Doch plötzlich war er nicht mehr allein. Der Bub nämlich, dem der Handschuh gehört hat, hat gemerkt, dass er nur noch einen in seiner Manteltasche hatte. Und mit nur einem Handschuh heimkommen, das bedeutete zumindest rechten Verdruss. Er kam mit seinen Freunden, um den Handschuh zu suchen. Da liegt er ja, ist er das? Freigrat, mei, bin ich froh. Aber nicht wenig dreckig ist er. Der Eder hat sein ganzes Segmehl drüber geschüttet. Ui, schaut mal, Die Rutschbahn ist ja gar nicht mehr gestreut. Da legst du dich nieder. Das muss der Wind wegblasen haben. Nachher können wir wieder rutschen. Und wenn der Eder rauskommt und recht schimpft? Nachher laufen wir davor. Obacht! Geht's aus der Bahn? Jetzt komm ich! Mei, ist die Bahn pfundig? Achtung, aus der Bahn! Und schon ging das Rutschvergnügen wieder an. Nicht nur für die Kinder, denn ein weißer kleiner Verband rutschte und wirbelte mit über die eisige Fläche. Das ging eine Zeit lang ganz gut. Doch plötzlich rief der Peter: Sagt mal, was ist denn das Weiße da? Geht's doch von der Bahn runter! Das sieht ja wie ein zusammengeknülltes Taschentuch aus. Hat einer von euch ein Taschentuch vor... Hoppla! Das Taschentuch hüpft ja! Was spinnst denn ihr? Wie ich es anfassen wollte, es hüpft. Was? Wer? Da! Da! Da weht's weg! Dort rüber, zum Keller! Nein, das ist eine weiße Maus. Schmarrn! Jetzt ist ein Kohlenkeller runtergefallen. Na, das ist richtig runtergekupft. Das hat sich bewegt wie was Lebendiges. Das war aber doch ein Taschentuch. Das habe ich doch gesehen. Vielleicht war in dem Taschentuch ein Tier eingewickelt, dass jemand ausgekommen ist. Okay, wer wickelt denn ein Tier ein? Das Tier kann sich ja auch selbst verwickelt haben. Oder es war eine weiße Maus, die krank war oder gebissen worden ist. Und da hat der, dem das Viech gehört, es eingewickelt. Und das ist ihm dann ausgekommen. Mensch, das kann sein. Schauen wir doch durchs Kellerfenster, vielleicht sehen wir es noch. Ja, rüber! Na los, beeilt euch. Ja, los, mach doch zu. Na? Ich sehe nix. Doch. Dort hinten im Eck ist was Weißes. Wow. Ja, was hockt sie alle denn da vorm Kellerfenster? Herr Eder, da war was ganz Komisches. Ja, was ganz Komisches. Was denn? Eine eingewickelte weiße Maus. Kann auch eine graue Maus gewesen sein. Das wissen wir nicht. Aber sie ist richtig gehüpft, obwohl es wie ein Taschentuch ausgesehen hat. Was? Wie ein Taschentuch und gehüpft ist? Freunde, der Sache gehen wir nach. Auf in den Keller. Ja! Nein, Kinder, das ist doch ein Unsinn. Das war bestimmt bloß ein Papierl, das der Wind fortgeweht hat. Ja, geht ja gar kein Wind. Ja, jetzt geht gerade keiner, aber vorhin vielleicht. Auf, gehen wir in den Keller. Ja! Fritz, du musst vor dem Kellerfenster stehen bleiben, damit es da nicht mehr raus kann. Ja, da kann ich ja aufpassen. Na, Erwachsene passen bei sowas nie besonders gut auf. Fritz, wir machen dann das Fenster von innen zu. Und dann kannst du nachkommen. Ist schon gemacht. Aber Kinder, das Viech dürft ihr doch nicht fangen. Und warum nicht? Wir wollen ihm ja nichts tun. Wir wollen es ja bloß retten. Vielleicht ist das Ganze eine richtige Tierschinderei. Nein, das könnt ihr im Keller gar nicht finden. Das hat sich bestimmt verkrochen. Außerdem habt ihr gar keinen Schlüssel in den Kohlenkeller. Mei, über die Holzlatten können wir nicht übersteigen, wir nix. Kommt, auf geht's! Ja, los in Keller! Aber Kinder, lasst es doch sein! Nein, Kinder, bitteschön, nicht! Könnt ihr euch vorstellen, wie es dem Meister Eder zumut war? Er wusste doch, wenn die Buben wirklich den Daumen erwischen würden, dann hätten sie gleich den ganzen Pumuckl, und zwar sichtbar. Und was dann passierte, nein, das wollte er sich lieber nicht vorstellen. Wenn er nur den Verband nicht so fest verknotet hätte, es war zum Verzweifeln. Es gab nur eine Rettung. Den Fritz von seinem Wachtposten am Fenster weglocken, damit der Pumuckl wieder heraushüpfen konnte. Du, Fritz, schau mal, die Eisbahn, die ist ja wieder ganz freigefegt. Die haben wir für nicht freigefegt. Das war schon. Das muss der Wind gewesen sein. Du, Fritz, geh mal weg da vom Kellerfenster und rutsch mal einmal miteinander. Wetten, dass ich weiter rutsch als wie du. Das glaub ich nicht, Herr Eder. Aber wir können's ja nachher mal ausprobieren. Ja, nachher habe ich keine Zeit mehr. Probieren wir's doch jetzt. Nein, jetzt kann ich doch nicht. Ich hab's doch versprochen, dass ich da aufpasse, Herr Eder. Ja, schon, aber... Du, vielleicht kann ich das Kellerfenster zumachen von außen. Und du kannst zu den anderen im Keller gehen. Gell? Also, jetzt gehen wir. Probieren Sie's mal, ob's geht. Ja. Probieren wir's einmal. Ein bisschen eingerost ist das Teufelsfenster. Ruck. Ruck. Ja, Herrschaftszeiten nochmal. Jetzt ist das vor lauter Kraft zersprungen, das Fenster. So was Blödes. Sehr für die Scheiben auch noch zahlen. Ihr mit einer Sau dummen weißen Mais hier. Aber Herr Eder, Sie haben doch das vorgeschlagen mit dem Fenster zumachen. Ja, schon, aber... Wenn ich es ihm nicht so verboten hätte, aber nein, nicht folgen, fort hat er müssen, rutschen hat er müssen. Wer denn, Herr Eder? Niemand. Aber von mir aus soll er verhungern oder sonst was. Ich lass mir jetzt mein Brotzeit schmecken, verstanden? Aber, ja, Herr Eder. umgefallen. Und mir direkt auf den Zehen. Du brauchst nicht so blöd lachen. Wahrscheinlich bist du an die Kisten hingekommen. Ich war ja gar nicht dort. Und ich habe auch nicht gelacht. Da! Da war gerade was Helles bei den Kohlen. Au! Mir hat was bissen. Richtig in die Hand bissen. Mensch! Das war das Viech. Blutet's? Nein, nicht. Aber richtig zwickt hat. Kommt, geh mal darüber. Gib doch Obacht, Franz. Du kannst doch nicht die ganzen Kanister da umschmeißen. Bin da gar nicht hingekommen. Da! Da war was. Da ist was Dunkles gesprungen. Wir suchen da nichts Dunkles, sondern was Hells. Aber gesprungen ist. Da bei den Kohlen. Da, nimm die Jacke und schmeiß drüber. Gib her. Mensch, ich glaube, ich hab's. Habt's was gefangen? Ja, ich glaube schon. Was ist es denn? Ich weiß noch nicht. Wartet, bis ich komme. Ich bin gleich da. Hast du's noch? Ja, es rührt sich unter der Jacke. Traust du dich drunter greifen? Was ist es denn? Hast du eigentlich genau gesehen, was gefangen hast? Wenn's doch in der Ecke auf dem Kohlenhaufen so dunkel ist. Was ist es denn? Was ist es denn? Es ist ein Tier. Das wissen wir nicht. Warte, Peter und ich halten außen da um die Jacke fest, damit's nicht auskommen kann. Und du langst drunter, Fritz. Gut. Au, ich hab's. Es ist eine Maus. Ich hab's gleich gesagt, es ist eine eingewickelte Maus. Nix ist eingewickelt. Eine einfache graue Maus ist. Ah, Maus. Haben wir gleich gesagt. Das Kichern kam natürlich vom Pumuckl. Und dann ist er vergnügt durch das kaputte Kellerfenster ins Freie gesprungen und kam recht zufrieden bei Meister Eder wieder an. Ja, wie schaust denn du aus? Ich schaue ein bisschen dunkel aus, aber da kann ich gar nichts dafür. Nicht, weißt du, ich wollte nur meinen Verband mit Kohlenstaub schwarz machen und da bin ich eben auch ein bisschen mehr schwarz geworden. Also weißt du, ein schwarzer Verband ist ja auch viel schöner als ein weißer. Der ist schöner. Und, ja, schöner und praktischer, weil bei den schwarzen Verbänden, da sieht man ja keinen Schmutz und keinen Pumuckl. Habe ich dir nicht gesagt, du sollst daheim bleiben, wenn die dich jetzt gefangen hätten? Ja, wenn. Aber sie haben eine Maus gefangen. Also ich sage dir, also so eine Maus. Eine Maus, die hat ja Riesenkräfte. Ich habe sie bei dem Kohlenhaufen entdeckt und da habe ich sie ein bisschen beim Schwanz festgehalten. Du, das ist gar nicht so einfach. Die hat gezogen und gezogen. Aber warum hast denn die Maus festgehalten? Weil ich gedacht habe, also weil ich sehr schlau gedacht habe, du musst A sagen, so schlau war das. Sag mal A. A, ja. Also gut, jetzt kann ich es weitererzählen. Also, weil ich Folgendes gedacht habe, wenn die wirklich meinen schwarzen Daumen auch sehen und fangen wollen, dann lasse ich die Maus los und dann wissen die nicht mehr, was eine Maus und was ein Daumen ist. Richtig, jetzt hast du gut A gesagt. Ja. Also du verstehst es. Und darum habe ich für alle Fälle die Maus festgehalten. Ja, und dann? Ja, dann war es genauso, wie es der schlaue Pumuckl sich gedacht hat. Sie haben mal meinen Daumen hüpfen sehen und mal die Maus. Und die Maus haben sie gefangen und mein Daumen ist wieder frei. Also die Sache mit dem Daumen ist wirklich sehr zum Staumen. Ja, aber eigentlich sollte ich dich jetzt verprügeln. Nein, das solltest du nicht, wirklich nicht. Das ist ein ganz falsches Sollen. Du hast heute zweimal nicht gefolgt. Wieso? Zuerst hast du die Eisbahn wieder freigeputzt. Egal, den muss ich ja nur streuen. Und dann bist du nicht daheim geblieben. Ja, aber jetzt bleibe ich ja daheim. Und jetzt fege ich auch die Rutschbahn nicht mehr frei. Weißt du, jetzt bin ich eigentlich nur noch schrecklich hungrig. Nix da. Und wenn ich mich ganz von alleine ganz sauber wasche? Ja, das wird was werden. Das wird ein sehr sauberer Pumuckl werden, jawohl. Das warte ich erst einmal auf. Und wenn ich eine Handvoll Sägespäne und dann vielleicht nochmal eine Handvoll Sägespäne und dann nochmal eine Handvoll Sägespäne, also so viel mehr Hände voll, als ich überhaupt Hände habe und alle voll Sägespäne hinaustrage und für dich die schöne Rutschbahn kaputt streue, kriege ich dann vielleicht was zu essen? Naja, es könnte ja sein, dass noch ein Würstel für dich übrig ist. Ja, dann will ich jetzt gleich anfangen. Halt. Zerst den Verband runter. Meinst du, wir fangen die ganze Geschichte noch einmal von vorne an? Nein, das tun wir nicht. Sonst wäre das ja eine viel zu lange Geschichte. Du, der Daumen tut schon gar nicht mehr weh. Ja, das habe ich mir schon lang gedacht. Ja. Aber diese vielen Knoten musst du aufmachen. Die sind überhaupt an allem schuld. Wenn die nämlich nicht gewesen wären, also, komm, dann du, wäre... Da wollen wir nicht zum Rechten anfangen, sonst müsste ich sagen, wenn du nicht wärst, dann gäb's überhaupt keine solchen Geschichten. Was aber ganz schrecklich traurig wäre, nicht wahr? Was will man dazu sagen? Nichts weiter als, da hat er recht, der kleine Kerl. Der Meister Eder hat einen tiefen Seufzer getan und hat dann die Würstchen geholt.